Nichts wäre törichter, als angesichts so tiefer Beschädigung zu moralisieren. Die brutale Tatsache ist nicht zu verschweigen, dass die Entfremdung zwischen Musik und Publikum heute derart auf die Musik selbst zurückschlägt, dass die materielle Existenz der konsequenten Künstler bedroht ist. Sie werden zu Akten der Anpassung gezwungen, die angesichts der tiefen Notwendigkeit eben jener Entfremdung doch wieder nur ohnmächtig und falsch geraten können. Das äußere Dasein, schon von Webern und Berg, war prekär. Sie konnten sich nur halten, dank der ökonomischen Zurückgebliebenheit ihres in mancher Hinsicht vorkapitalistischen Heimatlandes, das dem Schlupflöcher bot, das keinen Tauschwert besitzt. Übrigens wäre der frühe Tod Alban Bergs dies schmählichste Unglück, das der neuen Musik widerfuhr, wahrscheinlich zu vermeiden gewesen, wenn er genug Geld gehabt hätte, seine Furunkulose von den besten Ärzten und in der besten Klinik behandeln zu lassen. Wer nicht das Altern der neuen Musik bequem in Geistesgeschichte verflüchtigen will, muss es mit dem realen Leiden der Menschen zusammendenken, dessen Schrecken, wie Theodor Hecker sagte, nicht zum Letzten darin besteht, dass den Menschen nicht einmal mehr erlaubt wird, ihren Zustand selber auszusprechen. Heute vollends hätten Künstler wie Berg oder Webern kaum mehr die Möglichkeit des Überwinterns. Gäbe es ihresgleichen, so müssten sie entweder mitmachen und auf irgendeine Weise dem herrschenden Prinzip sich gleichschalten oder wenigstens sich an die Spitze wahnhaft anziehender Bünde und Sekten stellen und im Protest gegen die Kollektivierung Beute einer zweiten, kaum minder fragwürdigen werden. Die gegenwärtige Lähmung der musikalischen Kräfte repräsentiert die Lähmung jeglicher freien Initiative in der verwalteten Welt, die nichts dulden will, was draußen bliebe, was nicht wenigstens als oppositionelle Spielart integriert wäre. All das ist schonungslos zum Bewusstsein zu bringen, um der Möglichkeit des Besseren willen. Ob es nutzt, ist höchst fraglich. Denn der Boden der Musik selbst, wie der jeglicher Kunst, die Möglichkeit, Ästhetisches ganz ernst zu nehmen, ist erschüttert. Nach der europäischen Katastrophe west die Kultur weiter, wie zufällig von Bomben verschonte oder mit verwässerter Sachlichkeit zusammengeflickte Häuser in den Städten. Keiner glaubt mehr recht daran. Dem Geist ist das Rückgrat gebrochen und wer keine Notiz davon nimmt und sich verhält, als wäre nichts geschehen, wird kriechen, nicht gehen. Authentisch sind wohl heute überhaupt nur solche Werke, die der inneren Komplexion nach an der äußersten Erfahrung des Grauens sich messen und kaum einer, der nicht Schönberg oder Picasso heißt, darf die Kraft dazu sich selber zutrauen. Dennoch ist zu fragen, ob nicht auch der Ernst, der auf Kunst lieber ganz verzichten möchte, als sie in den wie immer gearteten Dienst der gegenwärtigen Realität zu stellen, abermals nur eine verkappte Form der Anpassung ist, der an jenen heute universalen Geist einer Praxis, die im Bestehenden sich zufrieden gibt, ohne irgend noch darüber hinauszugehen. So sehr alle Kunst heute ein schlechtes Gewissen hat und haben muss, wofern sie sich nicht dumm machen will, so falsch wäre doch ihre Abschaffung in einer Welt, in der immer noch das herrscht, was als seines Korrektivs der Kunst bedarf, der Widerspruch zwischen dem, was ist und dem Wahren, zwischen der Einrichtung des Lebens und der Menschheit. Die Kraft des künstlerischen Widerstandes wiederzugewinnen aber vermag nur, wer auch davor nicht zurückschreckt, dass das objektiv, schließlich gesellschaftlich Geforderte zu Zeiten in hoffnungsloser Vereinzelung aufbewahrt ist. Erst wer bereit wäre, es ganz allein, ohne Stütze bei irgendwelchen ihm vorgegaukelten Notwendigkeiten und Gesetzen zu vollbringen, dem wird vielleicht mehr gewährt als die Spiegelung des hilflos Einsamen.